And once again a new day has come. Und einmal mehr ein neuer Tag hat begonnen. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Look, every single person has a deep desire to be valued. Schau, jede Person hat ein tiefes Verlangen, wertvoll zu sein. This is inside of you. Das ist in uns drin. Look how children are born. Schau, wie Kinder geboren werden. The moment they can talk and they can walk. In dem Moment, wo sie reden und gehen können. They will do everything they can to get attention. Werden sie alles machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. When the little child jumps into the pool before it does it, wenn das kleine Kind in den Pool springt, bevor es das macht, it wants everybody to watch them and look at them. Will es, dass alle es anschauen und zuschauen. So look what I do, look what I do, look what I do. Schau, was ich mache, schau, was ich mache, schau, was ich mache. And then what's the next thing? Und was kommt als nächstes? They want everybody to say, good, incredible. Es möchte, dass alle sagen, gut, unglaublich. And this makes the child feel valuable. Und das gibt dem Kind das Gefühl, wertvoll zu sein. It's somehow that God has created us to understand that we need value. Gott hat uns irgendwie so geschaffen, dass wir verstehen, dass wir Wert brauchen. You know, if your hearts are not 100% sure, wenn dein Herz nicht 100% sicher ist, that you are truly valued for who you are, dass du wirklich wertvoll bist für das, wer du bist, you will be in trouble. Wirst du Probleme haben. Why? Warum? Because you cannot fool your heart. You hear me say this over and over again. Weil du dein Herz nicht täuschen kannst. Du hörst mich das immer und immer wieder sagen. Your heart is going all over the place to find value. Dein Herz wird überall nach Wertschätzung suchen. Now suddenly your heart drives you to places that you don't really want to go. Und plötzlich führt es dich irgendwo hin, wo du gar nicht hin willst. Suddenly you're going to places that in the end the consequences are not so good. Und plötzlich gehst du irgendwo hin, wo die Konsequenzen nicht so gut sind. That's why you need to make sure that there is a place in your heart that understands you totally value. Deshalb musst du sicherstellen, dass es in deinem Herz einen Platz gibt, wo du verstehst, dass du vollkommen wertvoll bist. Because that's how God made you. Weil Gott dich so gemacht hat. And unless you live the way God made you, you're not gonna be satisfied. Wenn du nicht so lebst, wie Gott dich gemacht hat, dann wirst du nicht zufrieden sein. So the first thing you need to understand is you have been created that you have value. Als erstes musst du verstehen, dass du geschaffen wurdest, um wertvoll zu sein. There's nothing wrong with the desire to be valued. Es ist nichts Falsches an dem Verlangen, geschätzt zu werden. What does it even mean to have value? Was bedeutet es eigentlich, wertvoll zu sein? You know, the definition of value is to regard something very highly and precious. Die Definition von Wert ist, etwas als sehr hoch und kostbar anzusehen. So this is the definition that we need to be highly regarded and highly esteemed. Also, das ist die Definition, dass wir hoch angesehen und geschätzt werden müssen. We need to know in our hearts that we are very precious and special. Wir müssen es in unserem Herzen wissen, dass wir sehr kostbar und besonders sind. But here is the big question. Aber hier ist die große Frage. And that's a question that you must answer for yourself. Und das ist eine Frage, die du für dich selber beantworten musst. Where does your value come from? Woher kommt dein Wert? You see, you need to understand in your heart that you are special and very precious. Du musst in deinem Herzen verstehen, dass du besonders und sehr kostbar bist. But then you need to make sure you get this value from the right source. Aber dann musst du sicher gehen, dass du diesen Wert aus der richtigen Quelle bekommst. Because if you don't go to the right source, wenn du nicht zur richtigen Quelle gehst, your heart will make sure that you go to some other source. Wird dein Herz dafür sorgen, dass du zu einer anderen Quelle gehst. Look at this incredible Bible verse that I love so much. Schau diesen unglaublichen Bibelvers an, den ich so sehr liebe. Hebrews chapter 2 verse 6. Hebräer 2 Vers 6. But one testified in a certain place, saying, what is man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? So here, that's the question. Das ist die Frage, weißt du? You know, here's the question. What is man that you think so highly of him, the Bible is saying? Was ist der Mensch, dass du ihn so hoch ansiehst? Sagt die Bibel. And then it actually gives us the answer in the next verse, in verse 7. Im nächsten Vers, Vers 7, kommt die Antwort. You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and with honor. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. And you set him over the works of your hands. Du hast alles unter seine Füße gelegt. So look at this. So schau dir das an. Who is man that God should even think about him? Wer ist der Mensch, dass Gott über ihn nachdenkt? And then the answer comes right away. Und dann kommt die Antwort gleich danach. God has crowned man with glory and honor. Gott hat ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Listen, my friend, if your value, your honor doesn't come from God, you will be forever looking for it. Hör zu, mein Freund, wenn dein Wert und deine Ehre nicht von Gott kommt, wirst du immer danach suchen. Look at this interesting play of words that the writer makes here. Schau dir dieses interessante Wortspiel an, das der Schreiber hier verwendet. What is man that you even thinking about him? Wer ist der Mensch, dass du überhaupt an ihn denkst? Obviously, man messed up, man made it just a mess everywhere. Offensichtlich hat es der Mensch vermasselt und überall ein Durcheinander gemacht. So why should God even still think about man when man is messed up so bad? Warum sollte Gott sich über den Menschen Gedanken machen, wenn er es doch so sehr vermasselt hat? So the answer comes that God has crowned him with glory and honor, which obviously has nothing to do with what he did. Und dann kommt die Antwort. Gott hat ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, was offensichtlich nichts damit zu tun hat, was er gemacht hatte. How do we know that this has nothing to do with what he did? Woher wissen wir, dass das nichts damit zu tun hat, was der Mensch gemacht hat? Because it continues and you set him over the works of your hand. Weil es weitergeht. Du hast alles unter seine Füße gelegt. So God did this with man before man did anything. Gott tat dies also mit dem Menschen, bevor der Mensch irgendetwas getan hat. First God gave value to man and then God gave a job to man. Zuerst gab Gott dem Menschen Wert und dann gab er ihm einen Auftrag. Always remember this. Erinnere dich immer daran. God didn't first give him a job and say, do a good job and then you will get some value from it. Gott hat ihm nicht zuerst einen Auftrag gegeben und gesagt, mach deine Arbeit gut und dann wirst du von mir Wert bekommen. No. Nein. First I will give you all the value and then you can work from that position. Zuerst gebe ich dir den ganzen Wert und dann kannst du aus dieser Position heraus arbeiten. We would all truly have a value from God like this. Wenn wir alle unseren wahren Wert so von Gott hätten, the world and the church would be much a better place. Wäre die Welt und auch die Kirche ein viel besserer Ort. See you guys tomorrow. Sehe dich morgen.